Prevotella. Die Prevotella-Familie ist oft das Gegenteil von den Bacteroides. Studien zufolge kommt sie häufiger bei Vegetariern vor, aber auch bei Menschen, die es mit dem Fleischkonsum nicht übertreiben oder auch bei absoluten Fleischliebhabern. Was wir essen, ist eben nicht der einzige Faktor, der bei der Besiedlung unseres Darms eine Rolle spielt. Prevotella haben bakterielle Kollegen, mit denen sie besonders gerne arbeiten, die Desulfovibrionales. Diese haben oft lange Propellerfäden, mit denen sie sich fortbewegen können und sind ebenso wie Prevotella gut darin, unsere Schleimhaut nach brauchbaren Proteinen zu durchforsten. Diese Proteine können sie dann essen oder wer weiß was damit bauen. Beim Arbeiten der Prevotella fallen Schwefelverbindungen an. Den Geruch kennt man von gekochten Eiern. Würden die Desulfovibrionales nicht umherpropellern und schnell aufsammeln, was anfällt, stünden Prevotella bald irritiert in ihrem eigenen Schwefelsumpf herum. Ungesund ist dieses Gas übrigens nicht. Unsere Nase mag es nur vorsichtshalber nicht, weil es in tausendfacher Konzentration langsam gefährlich würde. Ebenfalls schwefelhaltig und von einem interessanten Geruch begleitet, ist das typische Vitamin dieses Enterotyps, Thiamin oder auch Vitamin B1. Eines der bekanntesten und wichtigsten Vitamine überhaupt. Unser Hirn braucht es nicht nur, um die Nervenzellen gut zu ernähren, sondern auch, um sie von außen mit einem elektrisch isolierenden Fettmantel einzuhüllen. Thiaminmangel ist deshalb eine der möglichen Ursachen für zittrige Muskeln und Vergesslichkeit. Außer den Nerven- und Gedächtnisstörungen kann man bei einem weniger gravierenden Mangel leichter gereizt sein, häufig Kopfschmerzen oder Konzentrationsprobleme haben. Im fortgeschrittenen Fall kann man zu Ödemen und Herzschwäche neigen. Aber auch hier gilt, diese Probleme können sehr viele Ursachen haben. Sie sind eher bedenklich, wenn sie auffallend oft oder stark vorkommen und sie beruhen selten ausschließlich auf Vitaminmangel. Mangelsymptome helfen eher zu verstehen, woran die Vitamine generell beteiligt sind. Wer sich nicht ausschließlich von poliertem Reis oder Alkohol ernährt, ist in den allermeisten Fällen ganz gut versorgt.